Abschnitt 4 von Pinocchio, die Geschichte vom hölzernen Bengele von Carlo Collodi, übersetzt von Anton Grumann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 13. Stück. Im Gasthaus zum geleimten Vogel. Den ganzen Tag waren die drei Goldbaumzüchter schon gegangen, als sie spätabends und todmüde ans Gasthaus zum geleimten Vogel kamen. »Hier müssen wir ein bisschen Rast machen«, sagte der Fuchs. »Wir essen eine Kleinigkeit und ruhen ein paar Stunden aus. Um Mitternacht brechen wir wieder auf und sind dann morgen bei Tagesgrauen auf dem Wunderfeld.« Sie traten in das Wirtshaus und setzten sich zusammen an einen Tisch. Keiner hatte Appetit. Die arme Katze litt an grässlichen Magenschmerzen und konnte nicht mehr ertragen als 30 kleine Bachforellen, blau gekocht mit Kartoffelchen und zerlassener Butter, dann noch 4 Portionen Leberwurst. An jeder Portion schnupperte sie erst, und wenn sie ein bisschen dünn geschnitten war, so sagte die Feinschmeckerin, sie riecht, und verlangte eine andere. Der Fuchs hätte gern etwas Kräftiges genossen nach dem langen Marsche, aber der Arzt hatte ihm leichte Kost verordnet. Darum begnügte er sich mit einem gewöhnlichen Hasenpfeffer. Als Gemüse nahm er dazu eine Platte gebackener Hähnchen. Nach diesem ersten Gange ließ er sich ein leichtes Ragout von Rebhühnern, Wachteln und Froschschenkeln bereiten, aß zum Schluss ein paar süße Trauben und dann meinte er, »Ich höre gern auf, es ist die reinste Marter, wenn man sich ohne Appetit zum Essen zwingen muss. Nun bin ich froh, dass diese Qual vorüber ist.« Am wenigsten aß Bengele. Er nahm ein paar Nusskerne und ein bisschen Brot, alles andere ließ er stehen. Das arme Hampelchen war mit seinen Gedanken immer beim Wunderfeld und hatte nur noch Hunger nach Gold. Nach dem Essen sagte der Fuchs zum Wirte, »Bitte, 2 Zimmer, 1 für Herrn Bengele und für uns beide das andere. Wir wollen uns eine kurze Ruhe gönnen bis Mitternacht, dann müssen wir weiter. Kurz vor 12 Uhr soll man uns wecken, nicht vergessen.« »Gewiss, meine Herrschaften, es wird alles gewissenhaft besorgt«, sagte der Wirt. Dabei sah er den Fuchs und die Katze mit verständnisvollem Blicke an, als wollte er sagen, »Wir sind alte Bekannte.« Bengele legte sich zu Bett, schlief gleich ein und träumte. Es war ihm, als stände er mitten auf dem Wunderfelde. Das stand ganz voll von Pflaumenbäumchen und an ihnen hingen, wie Pflaumen, die Goldstücke. Der Wind ging leise durch die Blätter, die Goldstücke schlugen aneinander wie kleine Glöcklein und klangen, »Komm, Bengele, bim, bim, komm, Bengele, nimm, nimm!« Schon streckte er im Traume die Hände aus, um nach den Goldglöckchen zu greifen. Da klopfte es dreimal fest an die Türe und er wachte auf. Der Wirt kam herein und sagte ihm, es schlage jetzt eben 12 Uhr. »Sind meine Begleiter schon gerichtet?« fragte Bengele. »Mehr als gerichtet, vor 2 Stunden sind sie aufgebrochen. Warum hatten sie solche Eile?« Frau Katze bekam Nachricht, dass ihr ältester Sohn an Kopfweh erkrankt und plötzlich in Lebensgefahr sei. Haben Sie das Essen bezahlt? Was denken Sie, Herr Bengele, Sie verkennen solche feingebildeten Personen. Da Sie heute von Ihnen zu Tisch gebeten wurden, durften Sie die freundliche Einladung doch nicht bezahlen. Das hieße taktlos gehandelt. Schade, diese Taktlosigkeit hätte ich Ihnen gar nicht übel genommen, sagte Bengele und kratzte sich hinter den Ohren. Haben Sie nicht hinterlassen, wo Sie mich erwarten? »Am Wunderfeld, morgen früh bei Tagesgrauen.« Bengele zahlte mit einem 20-Mark-Stück die gesamte Rechnung und verließ das Wirtshaus. Er konnte nur langsam vorwärts kommen, denn es war so stockdunkel, dass man die eigene Hand nicht vor dem Auge sah. Alles war totenstill, kein Blatt an den Bäumen rauschte. Nur eine Nachteule flog über die Straße dem Bengele an der Nase vorbei. Erschrocken sprang er einen Schritt zurück und rief, »Es da!« Das Echo tönte aus der Umgebung zurück. »Ist da, da!« Während er tastend weiterschritt, zeigte sich plötzlich ein matter Schein. Bengele trat näher und erkannte eine leuchtende Grille, die auf einem Straßensteine saß. Wie das Nachtlicht im gefärbten Glase erhellte das Tierchen um sich herum kümmerlich die dichte Dunkelheit. »Wer bist du?« fragte Bengele. »Ich bin der Geist des Lispelheimchens«, erhielt er zur Antwort. So leise und hohl klang die Stimme, wie nur die Geister reden. »Was willst du von mir?« fragte der Hampelmann. »Einen guten Rat will ich dir geben. Kehre um, nimm die 4 Goldstücke, die du noch hast, und bringe sie deinem armen Vater. Er sitzt daheim und jammert, weil er dich so lange nicht mehr gesehen hat.« Morgen ist mein Vater ein großer Herr, wenn ich ihm 2000 Goldstücke bringe. Traue denen nicht, mein Kind, die dich von heute auf morgen reich machen wollen. Es sind Dummköpfe oder Betrüger. Hör auf mich und kehre um. Umkehren? Weitergehen will ich, und ich gehe weiter. Es ist spät in der Nacht. Ich gehe weiter. Es ist so dunkel. Ich gehe weiter. Ein gefährlicher Weg. Ich gehe weiter. Denke doch daran, dass man den Eigensinn bereuen muss. Immer die gleichen Sprüchlein. Gute Nacht, du alte Grille. Gute Nacht, Bengele. Der Himmel schütze dich vor den Räubern. Der Geist des Lispelheimchens verschwand. Der matte Lichtschein erlosch und die Straße erschien dunkler wie zuvor. 14. Stück. Bengele fällt unter die Räuber. Wahrhaftig, brudelte unser Hampelmann vor sich hin und ging weiter. Wahrhaftig, wir armen Kinder ziehen immer den Kürzeren. Jeder kann uns ausschelten, die ganze Welt will uns Ermahnungen geben. Bald meinten alle, dass sie unser Vater und unsere Lehrer seien. Alle zusammen sind sich darin gleich, auch das Lispelheimchen. Zum Beispiel, ich habe jetzt nicht auf sein Jammergeheul gehört und gleich sagt es mir ein Unglück voraus. Räuber sollen kommen. Auch das noch. Ich glaube nicht an Räuber und habe nie im Leben daran geglaubt. Die guten Väter erfinden die Räuber, weil sie den Kindern Angst machen wollen, damit sie nachts nicht vor das Haus gehen. Schließlich, wenn ich jetzt wirklich Räubern auf der Straße begegnete, so wollte ich erst recht keine Angst kriegen, nicht daran zu denken. Auf sie los würde ich gehen und sie anbrüllen. Meine Herren Räuber, was wollt ihr von mir? Mit mir wird nicht gespaßt. Verstanden? Marsch weiter und verzieht euch geräuschlos. Die wollte ich laufen sehen. Aber gesetzt der Fall, dass sie unhöflich genug wären, um stehen zu bleiben, dann machte ich mich auf die Beine und...« Bengele konnte den Satz nicht vollenden. Hinter ihm raschelte es in den Büschen. Er drehte sich um und erblickte zwei Gestalten, die noch dunkler waren als die stockfinstere Nacht. Sie glichen wandelnden Vogelscheuchen und standen schon vor dem Hampelmann. »Die Räuber wahrhaftig«, dachte Bengele. Schnell steckte er die 4 Goldstücke in den Mund und nahm sie unter die Zunge, sonst wusste er sie nirgends zu verstecken. Dann lief er davon. Aber er hatte keine 3 Sprünge gemacht. So fühlte er schon seinen Arm festgehalten und hörte 2 hohle Stimmen grausig brummen. »Das Geld her, sonst bist du verloren!« Mit den Goldstücken im Munde konnte Bengele nicht reden. Er stellte sich darum dumm und gab den Räubern mit allerlei Zeichen zu verstehen, dass er ein armes Hampelmännchen sei und keinen roten Heller in der Tasche habe. Aus den Kutten der Räuber sprühten die Augen wie die hellen Lichter einer Eisenbahnlokomotive. Die geriebenen Burschen kümmerten sich um Bengeles Geflunker nicht und sagten, »Mach vorwärts, keine langen Geschichten!« Der Hampelmann drehte den Kopf hin und her und fuchtelte mit den Händen, arger wie bisher. »Heraus das Geld, oder du musst sterben!« drohte nun der Größere von den 2 Räubern. »Sterben!« wiederholte der andere. »Nachher geht es an deinen Vater!« »An deinen Vater!« »Nein, nein, tut meinem Vater nichts«, rief Bengele verzweiflungsvoll. Dabei klirrten die Goldstücke im Munde. »Schlechter Lump, unter der Zunge hast du die Goldstücke versteckt, gleich spuckst du sie aus«, Bengele blieb fest. »So, du willst nicht. Pass auf, du wirst gleich spucken.« Die Räuber gingen daran, dem Hampelmann den Mund aufzupressen. Sie legten ihn auf den Boden. Der Kleinere stellte sich über Bengeles Kopf und hielt ihn mit beiden Händen an der langen Nase, indes der Größere mit aller Gewalt den hölzernen Unterkiefer abwärts zu drücken suchte. Aber des Hampelmanns Mund war von gutem Holze und schloss so dicht wie eine scharfe Beißzange. Auf diese Weise war es unmöglich, ihn zu öffnen. Er schien verschraubt und vernietet. Da nahm der kleinere Räuber ein Messer heraus und wollte es dem Hampelmann wie ein Stemmeisen zwischen die Holzlippen treiben. Ungeschickt fasste er das Messer mit der einen Hand ziemlich vorne an der Klinge. Bengele erkannte seinen Vorteil. Blitzschnell schnappte er nach des Räubers Hand und biss sie glatt durch. Er spuckte aus und wunderte sich sehr, dass er keine Menschenhand, sondern etwas Haariges wie eine Pfote abgebissen hatte. Die Räuber waren verblüfft. Bengele aber bekam durch seinen Erfolg neuen Mut. Mit einem Sprunge setzte er über den Straßenzaun und nun ging's im vollen Laufe fort über die Felder. Die Räuber rannten hinter ihm drein, wie rasende Hunde hinter einem armen Häslein. 3 Stunden dauerte schon das wilde Jagen. Dem Bengele ging allmählich der Atem aus. Schon schien ihm alles verloren, als er im letzten Augenblick einen einzelstehenden, hohen Tannenbaum gewahrte. Rasch kletterte er am glatten Stamm empor bis an die ersten Äste und stieg dann durchs Gezweige bis zum höchsten Gipfel. Auch die Räuber wollten hinaufklettern, aber kaum waren sie zur Hälfte am Stamm emporgeklommen, so rutschten sie zurück, fielen auf den Boden und hatten sich Arme und Beine wundgeschürft. Deshalb gaben die Verwegenen aber ihre Arbeit nicht auf. Rasch sammelten sie in den Hecken ein Büschel dürres Reisig und zündeten es an der Wurzel des Baumes an. Die Flammen leckten schon am Stamme empor und ergriffen die untersten Äste. Die Räuber stellten sich 20 Schritte vom Baum zurück und warteten auf den Erfolg ihres Werkes. Bald musste der Hampelmann im dicken Rauche ersticken und tot zur Erde fallen. Bengele sah sein Schicksal voraus. Die Todesangst trieb ihn zum Äußersten. Er sprang auf der den Räubern entgegengesetzten Seite von der schwindelnden Höhe herab, und der Todessprung gelang. Ohne Schaden kam er auf den Boden in weitem Abstand von seinen 2 Feinden. Diesen Vorteil nützte der wackere Hampelmann aus und rannte sofort weiter in die Felder hinein. Die Räuber setzten ihm unverzüglich nach und wurden gar nicht müde. Lichterloh brannte indes die Tanne in die Nacht hinein und erhellte wie eine Riesenkerze auf eine weite Strecke das Land. Allmählich dämmerte der Morgen und Bengele gelangte unversehens an einen breiten, tiefen Graben. Er war bis oben voll schmutzig-gelben Wassers. Was anfangen? 1, 2, 3, zählt unser Hampelchen, nimmt einen Anlauf und springt hinüber. Die Räuber wollten es ihm nachtun, aber sie hatten sich verrechnet. Plumps fielen sie mitten ins Wasser. Bengele hörte das Aufschlagen und schrie ihnen höhnisch zu: »Glück auf zum Bade, ihr Herren Räuber!« Dann rannte er gleich wieder weiter. Er hoffte, die Räuber seien ertrunken, aber als er sich umdrehte, sah er, wie sie ihm schon wieder nachsetzten. Sie steckten immer noch in ihren Säcken und das Wasser tropfte daraus in Strömen auf den Boden. 15. Stück. Die große Eiche. Bengele verlor den Mut. Er wollte sich auf den Boden legen und alle Hoffnung aufgeben. Da schaute er sich noch einmal um und erblickte in weiter Ferne ein kleines weißes Haus. Es lag in einem grünen Wiesengrunde am dunklen Waldessaume. Hell glänzten die Fenster im Lichte der aufgehenden Sonne. »Hätte ich doch nur noch genug Atem«, dachte Bengele, »an jenem Häuschen dort wäre ich gerettet.« Mutig versuchte der verfolgte Hampelmann noch einmal zu laufen. Er spannte seine letzten Kräfte an und kam nach einer halben Stunde keuchend vor dem Häuschen an. Zum Tode erschöpft pochte er an die Türe. Niemand gab Antwort. Er klopfte stärker, denn schon hörte er die Schritte und den schweren Atem der Verfolger. Wieder blieb alles still. Voller Verzweiflung schlug der hölzerne Hampelmann mit dem Kopfe und mit den Füßen an die Türe. Da zeigte sich am Fenster ein schönes Mägdelein. Es hatte goldenes Haar und ein Gesicht so zart und weiß wie eine Wachsfigur. Seine Augen waren geschlossen, die Hände über der Brust gekreuzt und ohne die Lippen zu bewegen. Mit einer Stimme aus der anderen Welt, sagte das holde Kind. »Es wohnt niemand in diesem Hause, hier sind alle tot.« »Dann mach doch du mir auf«, rief Bengele und weinte zum Erbarmen. »Ich bin auch tot.« »Auch tot? Wie kommst du dann ans Fenster?« »Ich warte auf den Sarg, in dem man mich fortträgt.« Damit verschwand das Mägdelein und das Fenster ging zu, ohne jeden Laut. »O, schönes Kind im goldenen Haar«, rief Bengele, »um des Himmels willen mach mir auf! Erbarme dich des armen Knaben, dem die Räuber nachsetzen«, wollte er sagen. Da hatten sie ihn schon und die 2 wilden Stimmen knurrten: »Jetzt kommst du uns nicht mehr davon!« Der Hampelmann sah den Tod vor sich und zitterte so entsetzlich, dass seine Holzgelenke an den Beinen krachten und die Goldstücke im Munde klimperten. »Nun«, sagten die Räuber, »machst du jetzt den Mund auf oder nicht? So, du gibst keine Antwort. Auch gut, diesmal werden wir schon mit dir fertig.« Sie zogen 2 schrecklich lange, scharfe Messer heraus und wollten sie Bengele in die Seiten stoßen. Aber der Hampelmann war aus so hartem Holze geschnitzt, dass die Stahlklingen in Stücke brachen und die Räuber mit dem bloßen Messergriff in der Hand sich sprachlos anstarrten. »Ich hab's«, meinte schließlich einer von ihnen, »wir müssen ihn aufhängen.« »Aufhängen«, kam der andere nach. Sie banden ihm die Hände auf den Rücken und schleppten ihn fort in den Wald. Dort war ein Baum, der über alle emporragte und den man nur die große Eiche hieß. Die beiden Unholde legten Bengele einen langen Strick um den Hals, warfen das freie Ende über den untersten Ast des Baumes und zogen den Hampelmann in die Höhe. Dann setzten sie sich ins Gras nieder, um zu warten, bis der Hampelmann ausgehampelt hatte. Aber nach 3 Stunden hielt Bengele immer noch die Augen offen und den Mund geschlossen. Ja, er strampelte und hampelte ärger, denn je! Die Räuber wurden des Wartens müde, standen auf und riefen dem armen Kleinen zu. Adieu, unsterblicher Zappler, morgen früh kommen wir wieder, bis dahin wirst du das Maul schon aufsperren. Weg waren sie. Jetzt erhob sich ein brausender Nordwind, der pfiff und heulte durch die Äste und Bäume und schlug den armen, aufgehängten Bengele nach allen Seiten um den Baum herum. Er bammelte wie der Klöppel einer Kirchenglocke am Sonntage. Das Pendeln machte ihm große Schmerzen, die Schlinge um den Hals ward immer fester. Sie schnürte ihm die Kehle zu und nahm ihm den Atem. Die Augen wurden ihm trübe, er fühlte den Tod nahen. Aber immer noch hatte er Hoffnung, dass jemand komme und ihn befreie. Er hoffte und hoffte, aber es kam niemand. Da fiel ihm sein lieber Vater ein und fast sterbend hauchte er noch, »Vater, lieber Vater, wenn du nur hier wärest!« Mehr konnte er nicht mehr sprechen. Er schloss die Augen, öffnete den Mund. Die Beine hingen ihm unbeweglich zu Boden. Er schüttelte sich noch einmal, und dann? 16. Stück. Das Mägdelein mit dem goldenen Haar. In diesem Augenblicke, als Bengele zu sterben glaubte, trat das Mägdlein mit dem goldenen Haar wieder ans Fenster. Es hatte Mitleid bekommen mit dem armen Hampelchen, das vom Winde gefasst hin und her schaukelte. Zierlich klatschte das holde Kind 3-mal in die Hände und schlug 3-mal leicht mit dem Fuß auf den Boden. Auf dies Zeichen entstand sogleich ein Flügelrauschen. Ein großer Falke kam und setzte sich auf den Fenstersims. »Was befiehlt mir meine schöne Fee?« fragte der Falke und setzte den Schnabel zwischen die Füße als Zeichen der Ehrfurcht. Das Mägdlein mit dem goldenen Haar war nämlich eine herzensgute Fee und wohnte schon über 1000 Jahre lang im Häuschen am Walde. »Siehst du das Hampelchen dort an der großen Eiche hängen?« »Jawohl, gnädige Fee.« »Gut, fliege sogleich hin. Beiße mit deinem scharfen Schnabel den Strick durch, mit dem es aufgehängt ist, und bette den Kleinen vorsichtig im Grase.« Rasch wie der Wind flog der Falke davon und war schon nach 2 Minuten zurück mit der Meldung. »Ich habe getan, wie ihr mir befohlen.« »In welchem Zustand hast du das Hampelchen gefunden? Lebt es noch?« »Es war wie tot, aber es muß doch nicht ganz tot sein. Als ich den Knoten durchgebissen hatte, tat es einen kleinen Seufzer und lispelte, »Jetzt geht es besser.« Da schlug die Fee wieder in die Hände und klopfte 4-mal auf den Boden. Alsbald erschien ein artiger Pudelhund. Er lief auf den Hinterbeinen, gerade wie ein Mensch, und trug die Livree eines fürstlichen Kutschers. Ein goldbortiges Hütchen bedeckte den Kopf, um den in zarten Wellen die Locken der blonden Perücke spielten. Das schokoladefarbige Samtröckchen war mit Knöpfen von Edelsteinen besetzt und hatte 2 tiefe Taschen. Da steckte der treue Pudel die Knochen hinein, welche er von der Herrin beim Mittagessen erhielt. Rote Samthosen, grünseidene Strümpfe und ein paar spiegelblanke gelbe Lederstiefel kleideten ihn allerliebst. Zwischen den Rockflügeln hatte ihm die Herrin eine Art blauseidenes Schirmfutteral angebracht, damit er den Schwanz hineinstecken konnte bei Regenwetter oder wann er sonst wollte. »Flugsmäusel«, sagte die Fee, »spanne den schönsten Wagen ein und fahre zum Wäldchen. Unter der großen Eiche liegt ein armes, halbtotes Hampelchen im Gras. Heb es sorgfältig in die Polster des Wagens und führe es hierher. Verstanden?« Der Pudel drehte 3-mal das blauseidene Schirmfutteral, ein Zeichen, dass er alles begriffen hatte, und lief, was er laufen konnte. Gleich darauf fuhr eine glänzend weiße Droschke aus dem Hause. Ihre Polster waren mit Schlagsahne gefüllt und der Überzug bestand aus Fellen von Kanarienvögeln. 300 Paare weißer Mäuslein zogen sie und der Pudel saß auf dem Bocke. Er knallte hin und her mit der Peitsche wie ein wirklicher Kutscher, wenn er Eile hat. Keine Viertelstunde verging, da war die Droschke schon zurück. Die Fee wartete am Hauptportale, nahm den armen Hampel gleich in die Arme, trug ihn hinauf in ein Zimmer, das ganz mit Perlmutter tapeziert war, und ließ alsbald die berühmtesten Ärzte des Landes rufen. Sogleich erschienen sie, einer nach dem andern, ein Rabe, eine Eule und ein Lispelheimchen. Die Fee empfing alle drei am Bette des Hampelchens und sagte, »Wollen Sie gütigst entscheiden, ob das arme Hampelmännchen hier tot ist oder noch lebt?« Zuerst trat hierauf der Rabe vor, fühlte Bengele den Puls, betastete die Nase und die beiden kleinen Zehen, dann stellte er sich geheimnisvoll vor die anderen und sagte ernst und feierlich, »Nach gewissenhafter Untersuchung meinerseits ist der Hampel tot. Sollte er allenfalls nicht tot sein, dann hätten wir den interessanten Fall, dass er noch lebt.« »Ich bedauere unendlich«, sagte da die Eule, »meinem verehrten Freund und Kollegen, dem Herrn Raben, mit meiner Ansicht entgegentreten zu müssen. Nach meiner Auffassung befindet sich der Hampelmann immer noch am Leben. Fände sich aber gegebenenfalls kein Lebenszeichen mehr vor, dann hätten wir zweifelsohne mit sicheren Anzeichen des Todes zu rechnen.« »Wollen Sie uns nicht auch Ihre Ansicht mitteilen?«, fragte die Fee das Lispelheimchen. »Ich meine, wenn ein vernünftiger Arzt nichts zu sagen weiß, dann sollte er schweigen. Übrigens ist der Hampel da für mich keine Neuerscheinung, ich kenne ihn schon ziemlich lange.« Bengele war bisher unbeweglich wie ein richtiges Stück Holz liegen geblieben, jetzt aber bekam er plötzlich eine Art Krämpfe und das ganze Bett fing an zu wackeln. »Dieser Hampel hier«, fuhr Lispelheimchen fort, »ist ein richtiger Schlingel.« Bengele sah das Heimchen an, schloss aber rasch wieder die Augen. »Er ist ein Nichtsnutz, ein eigensinniger Tu-nichts-Gut, ein Durchbrenner.« Bengele versteckte sich unter der Bettdecke. »Dieser Hampel ist ein ungezogener Bube, der seinen Vater vor Leid noch unter den Boden bringt.« Da hörte man im Zimmer ein leises Schluchzen und Weinen. Die Fee zog Bengele die Bettdecke vom Gesicht und siehe da, dem Hampelmann flossen Tränen über die hölzernen Wangen. »Wenn ein Toter weint, ist es ein sicheres Zeichen, dass er wieder gesund wird«, verkündete feierlich der Rabe. »Bedauere sehr, meinem verehrten Freund und Kollegen nochmals widersprechen zu müssen«, sagte die Eule. »Wenn ein Toter weint, so folgt daraus, dass er nicht gern sterben möchte.« Ende von Abschnitt 4. Gelesen von crowwings.com.